Die Firma EcoPrint GmbH liefert Digitaldruckmaschinen in viele Teile der Welt. Ein indisches Unternehmen ist interessiert. Der Vertriebsleiter Spieker hat Mitarbeiter aus dem Vertrieb, aus dem Auftragsbüro und anderen Abteilungen zu einer Besprechung zusammengerufen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, und vielen Dank für Ihr pünktliches Erscheinen. Ich sehe, alle sind da. Schön. Wir können also zügig anfangen. Aus der Einladung wissen Sie ja, dass es um einen sehr interessanten Auftrag aus Indien geht. Das heißt, ein Auftrag ist es ja noch nicht, es ist nur eine Anfrage. Aber mit Ihrer Hilfe schaffen wir es dieses Mal vielleicht, dass es ein Auftrag wird. Die Großdruckerei Lakshmi Limited hat sich ja schon zweimal mit uns in Verbindung gesetzt und beide Male hat es nicht geklappt. Die Konkurrenz war billiger. Aber unsere Digitaldruckmaschinen scheinen doch interessant für Sie zu sein, sonst hätte Lakshmi ja nicht wieder bei uns angeklopft. Ja, Frau Ziegler? Ja, ich erinnere mich. Und ich meine, wir sollten auch diesmal nicht mit den Preisen nach unten gehen. Rabatte sind immer gefährlich, besonders beim ersten Mal. Bei Folgeaufträgen können wir dann nicht plötzlich wieder Listenpreise verlangen. Stattdessen müssen wir Qualität, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit herausstellen. Sie haben es ja schon gesagt, Lakshmi ist offenbar von unserer Qualität beeindruckt. Herr Richter, ich sehe, Sie schütteln den Kopf. Nein, nein, Frau Ziegler, Sie haben ganz recht. Ich meine nur, dass wir einen Schritt weiter gehen müssen. Wir dürfen nicht nur behaupten, dass wir attraktiver sind als andere Anbieter. Wir müssen es sein. Mein Vorschlag, wir bieten Zusatzleistungen an. Zum Beispiel eine verlängerte Garantie. Das wäre für manchen Konkurrenten ein Risiko, aber nicht für uns. Unsere Druckmaschinen sind ja wirklich zuverlässig. Und dem Kunden beweisen wir dadurch unsere Qualität. Frau Starnke, Sie melden sich zu Wort. Sie stimmen mir doch zu, oder? Auf jeden Fall, ja. Ich möchte noch sagen, dass wir gute Erfahrungen damit gemacht haben, einige Servicetechniker vom Kunden zu einer Einarbeitung einzuladen. Die Kosten übernehmen wir. Wenn die Digitaldruckmaschinen vor Ort nämlich fachgerecht betrieben und gewartet werden, ersparen wir uns Ärger, Mühe und Geld. Und der Kunde ist auch zufriedener. Anlaufschwierigkeiten können dagegen viel Vertrauen kaputt machen. Was sagt denn die Auftragsabteilung dazu, Herr Berner? Keine hohen Preisabschläge, aber verlängerte Garantie, Vorauslieferung, Schulung einiger Leute hier bei uns. Das finde ich alles gut. Und außerdem sollte noch ins Angebot, dass wir einen Mann von uns, also vom Kundendienst, zum Aufbau der Druckmaschinen mit nach Indien schicken. Dann haben wir alles getan, um Anlaufschwierigkeiten zu vermeiden. Die können viel Vertrauen kaputt machen, das stimmt schon. Und dann verliert man den Kunden schnell wieder. Nicht wahr, Frau Agarwal? Was denken Sie? Sie sind doch unsere Indienfachfrau. Herr Berner, Sie haben recht. Und ich denke, nach allem, was gesagt wurde, dass auf dieser Grundlage das Angebot übermorgen rausgehen kann. Ich habe die Anfrage gelesen und festgestellt, dass noch ein paar technische Einzelheiten fehlen. Stromversorgung, Stromregler, Generator und so weiter. Das ist in Indien immer ein großes Thema. Also, diese Angaben brauchen wir noch. Die muss Lakshmi noch liefern. Aber das ist bestimmt schnell zu erledigen. Das ist ja mehr oder weniger eine Routineangelegenheit. Ich kümmere mich darum. Das klingt gut, Frau Agarwal. Und vielen Dank an alle für Ihr Kommen und für Ihre Mithilfe.